Anlässlich des 19. Jahrestages der Wahl des Genossen Kim Jong-il zum Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas und des 71. Gründungstages der Partei der Arbeit Koreas besuchte am 3. Oktober Jimmy Gikoni, Generalsekretär der Arbeiterpartei der Demokratischen Republik Kongo, die Botschaft der DVJK in diesem Land. Er legte vor dem Bild, auf dem die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zusammen sind, einen Blumenstrauß nieder und verbeugte sich davor.